3 Interviews gaben die legendären Pudis für Radio Marabu. Jetzt kommt das Letzte. Die Band tritt nämlich nicht mehr auf, nur noch zu vereinzelten Festivals, aber es gibt keine Tourneen mehr. Sie sind sozusagen in die Rockerrente gegangen und damit beginne ich auch die nächsten 2 Stunden. Ich bin dabei mit Leib und Seele. Pudis Rockerente zu ihrem Ende sprechen Quaster und Peter Bimbo Rasen, der Bassist, der auch bei vielen anderen Bands mitgespielt hat. Das Ganze in der zweiten Stunde. Der ersten Stunde erinnere ich noch an ein älteres Interview zum letzten Studioalbum. Es war schön, werden wir da nochmal hören und auch wieder zu Hause die letzten großen Radio Marabu Hits der Pudis. 30 Minuten Nonstop Marabu, jetzt aber erstmal mit einer jungen Rockband. Die gibt es ja immerhin auch noch. Das sind die Black Keys. Don't give yourself away. The way of love. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. Temptation, know just what you like. Temptation, eyes exploding, flashlight, falling stars. Temptation's talking to my heart. Temptation won't give you a chance. Temptation won't see you today. Temptation won't take no form in the one's response. Temptation infiltrates your song. The last time I tried to leave this club, I said I can't dance no more. Temptation dragged me right across the floor. Take it. Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Und jetzt für Freunde der heiteren Muse. Ein Tonträger aus unserem Schallarchiv. Yeah. 30 Minuten nonstop. 30 Minuten nonstop Marabu. Marabu mit Marcel Fischer. True.

zurück, natürlich auch auf Radio Marabu, Keep Me Around. Zum letzten Studioalbum gab es ein Interview mit den Pudis auf Radio Marabu, dazu gleich zwei Auszüge. Zuvor meine Lieblingsnummer der Pudis, Perlin Fischer. Die Pudis zum Album Es war schön auf Radio Marabu. Als ihr vor zwei Jahren zum ersten Mal bei uns zu Gast wart, sollte die Platte bereits erscheinen. Es ist deutlich später geworden. Warum? Eine besonders wichtige Platte? Ja, okay, das hat sich so ergeben. Wir haben eine neue Plattenfirma, Universal Music, und es gab am Anfang ein paar Irritationen auch. Eigentlich hatten wir ja angefangen schon vor 3 Jahren und es sollte eine Weihnachtsplatte werden. Und dann ist es doch eine andere Studioplatte geworden. Es gab das erste zusammen, die erste, als wir zum ersten Mal zusammengesessen haben, wurden auch einige Titel, sagen wir mal, abgewählt und gesagt, ja, also es müsste alles ein bisschen anders sein. Also wir haben da richtig lange daran gearbeitet und probiert, auch mit mehreren Studios und auch 2 neue Texter dabei. Und also ist alles ein bisschen anders, aber dafür ist die CD natürlich sehr schön geworden, denke ich. Wer die Stimme jetzt noch nicht erkannt hat, Peter Eingehängt natürlich und Quaster sitzt noch an meiner Seite. Die letzte ist es aber doch hoffentlich nicht. Wollen wir mal hoffen, ja. Also wir denken immer von einer Platte zur anderen. Jetzt ist die nächste schon in Arbeit. Jetzt wird eine Weihnachtsplatte werden, weil wir im nächsten Jahr auf Weihnachtstour gehen wieder. Wird zwar nicht Weihnachtstour heißen, sondern Heilige Nächte. Da freuen wir uns schon sehr drauf und es wird interessant. Es war schön, ist auf jeden Fall ein Abschiedslied, welches man vielfältig deuten kann. Ich versuche gleich mal 3 Möglichkeiten. Zuvor spielen wir's. Es war schön. Die Puddies. Der Himmel grau und trist, wo du jetzt auch bist, das, was war, scheint ewig lange her. Das war unser Spiel, unser Vorhang fehl, Geschichte bleibt, die nimmt uns keiner mehr. Es ist schon lange her. Es war schön, einfach schön, endgültig vorbei, aber schön. Winde drehen, Menschen gehen, was war, kann uns keiner mehr nehmen. Denk an unsere Zeit, sie war schön. Liebe findet blind, fällt irgendwo hin, steht auf und geht, der Traum von ihr bleibt da. Das Leben spielt auf Zeit, kommt, tötet und heilt, das, was war, ist unveränderbar. Mir wird wieder klar, es war schön, einfach schön, endgültig vorbei, aber schön. Winde drehen, Menschen gehen, was war, kann uns keiner mehr nehmen. Denk an unsere Zeit, sie war schön. Sie war schön. Durch all die Freude und all die Tränen, ich werd den Weg immer wieder gehen. Es war schön, einfach schön, endgültig vorbei, aber schön. Winde drehen, Menschen gehen, was war, kann uns keiner mehr nehmen. Es war schön. Sie war schön. Die Puddies sind in Rockerrende. Anlässlich dazu gibt es nochmal ein Special, auch mit einem aktuellen Interview in der nächsten Stunde. Hier wiederhole ich Teile des Interviews zur letzten Studioplatte. Und das war Es war schön. Es gibt jetzt also keine 3 Möglichkeiten. Es gibt jetzt gleich noch den 2. Marabu-Hit Wieder zu Haus und einen weiteren Teil aus diesem klassischen Interview. Radio Marabu. Barfuß drücken wir unsere Füße in den nackkalten Sand. Hallo, hier ist André Drexler und Heike Geider. Projekt Mondlicht. Ihr hört Radio Marabu, Europe's Alternative Music. Radio Marabu Schwerpunkt 2016, die Lyrik von Heike Geider, musikalisch umgesetzt von André Drexler, Projekt Mondlicht. Im Licht des Mondes schweben Schatten unter Wolken. Meine Seele. Projekt Mondlicht, die Lyrik der Heike Geider, Thema 2016 und zu Gast auf Radio Marabu. Europe's Alternative Music. Radio Marabu. Bei uns wissen die DJs, warum sie Musik spielen. Welche Musik sie spielen. Und wann sie Musik spielen. Jetzt. Inspirative Internetrecherche ergab für mich, die Brudis sind in festen Händen. Ich hoffe, das stimmt auch noch so bei euch. Ja, es stimmt. Ja. Und das auch schon sehr lange vor allem. Ja, es könnte stimmen. Ich bin drauf gekommen, weil die Liebeslieder enthalten eine große Dankbarkeit, also den Frauen gegenüber. Und da drängt sich mir natürlich die Frage auf, wie wichtig sind die Frauen für die Band? Naja, bei Musikern sind Frauen immer wichtig. Und bei uns ist das natürlich auch so. Quasser heiratet zum Beispiel immer wieder neu. Der ist, glaube ich, schon, du bist schon zum vierten Mal verheiratet. Und ich... Er hofft das letzte Mal, ja. Ich war noch nie verheiratet, weil ich habe Angst vor der Scheidung. Und ja, Maschine, ja, das ist alles, eigentlich alles okay. Also sehr interessant mit den Frauen, sagen wir mal. Ne? Also wichtig ist ja auch, dass es keine Kräche gibt, wenn es mal später wird oder so. Nö, ach so, ich... Dann ist ja gut, ja. Was machen Sie jetzt gerade? Wer, die Frauen? Ja. Na, keine Ahnung. Die werden wahrscheinlich irgendwie... Ach, heute Abend, meine Frau geht heute Abend in die La Rovina essen. Mit dem Kind und mit einer Freundin. Ah, das ist doch toll. Wir hatten jetzt auch einen Song dazu, Wieder zu Hause, Quasse, den hast du ausgewählt? Ich habe Wieder zu Hause ausgewählt, weil es ja so ist, wenn wir unterwegs sind, freut man sich, wenn man wieder zu Hause angekommen ist und kann entspannen und kann sich wieder auf die neuen Aufnahmen vorbereiten, auf die nächsten Konzerte. Und es ist sehr schön, immer wieder nach Hause zu kommen. Und schön ist es, wenn man zu Hause hat. Wieder zu Hause, wieder bei dir, in deinem Herzen, in meinem Revier. Kann wieder atmen, mich regenerieren, in deinen Armen mein Leben reparieren. Meine Heimat, heilende Oase meiner Seele. zu Hause, wieder bei dir, in deinem Herzen, in meinem Revier. Du bist meine Heimat. Du bist meine Heimat, heilende Oase meiner Sehnsucht. Hört Radio Macher und jetzt hört ihr Gedanken. Ich spüre neue Kraft, neue Gefühle im Bauch, neue Motivation. Ich hab neuen Mut und machte mit mir meine eigene Revolution. Zu streiten, ich sehe jetzt vieles mit anderen Augen und fang plötzlich an, an Wunder zu glauben. Und oben toben die Gedanken in meinem Kopf, das Karneval. Und oben toben die Gedanken. Bist du überall? Ich schaue nach vorn und erkenne meine Grenzen, doch sie sind offen für mich. Ich schaue nach innen und bemerke mein Leben und künde mit mir das Leben ein Schweben. Ausgewählt Gedanken, das Booty-Special zum Abschied der Band. In der nächsten Stunde gibt es ein Interview mit Quaster und Bimbo. Hier spricht der wahrscheinlich letzte Bassist der Kapelle, die Booties, Peter Bimbo Rasio. Also hallo Leute, hier ist Quaster von den Booties und ihr hört Radio Marabu. Hier ist Quaster von den Booties und wir hören jetzt Wenn ein Mensch... kurze Zeit lebt, sagt die Welt, dass er zu früh geht. Wenn ein Mensch lange Zeit lebt, sagt die Welt, es ist Zeit. Meine Freundin ist schön, als ich aufstand, ist sie gegangen. Weckt sie nicht, bis sie sich regt. Ich hör in ihren Schatten.